1. Joram, der Sonahabs, Tratzain Herrschaft über Israel in Samaria im Achtzenten Regierungsjahr des Königs Josaphat von Judah und Regiert in Gesamtswolf Jahr. 2. A Handeltes War in einer Weise, die dem Herrn Missfiel, Jedoch war sein Verhalten nicht so verwerflich wie das seiner Eltern, der die Kultzahl und des Ball entfernte. 3. Denik hielte beharrlichen den Sunden Jerobeamsfest, der Israels am Gottesdienst verfert hat und weigert sich konsequent, von diesem Weg abzuweichen. 4. Messer, der König von Moab, war ein bedeutender Wiesakter, der dem König von Israel regelmäßig hunderttausend Lammer und die Wool von Ebenso Weilen widen als Tribe at Zalti. 5. Nach dem Abel Benahabs Brach der König von Moab Jedoch die bestehen Virenbarung und lente sich gegen die Vorherrschaft des Königs von Israel auf. 6. Infolgedessen Verlies König Joram zu jener Zeit Samaria, sein Truppen zu sammeln und das gesamte Heer Israels für einen Feldzug zu mussten. 7. Sandt ein Botschaft und Josaphat, den König von Juda, informiert in über die Rebellion Moabs und bat am militarisch Unterstützung, woraufhin Josaphat sein Vol Solidaritat zu sichert. 8. Auf die Frage, Welsh Root Sie für den Angriff Weilen Sultan, entscheid man sich gemeinsam für den Weg durch die Wust von Edom. 9. Die Könige von Israel, Juda und Edom brachen gemeinsam auf, doch nach einem siebentagigen Marsch litten sowohl die Soldaten als auch das wie unter akutem Wassermangel. 10. Der König von Israel osset die Befürchtung, der Herr habe die drei Könige nur zu Samengefort, sie schutzlos in die Hand der Moabiter fallen zu lassen. 11. Josaphat erkundigt sich jedoch nach einem Propheten des Herrn, woraufhin ein Diener auf Elisa hinwies, der als enger Vertrauter des Propheten Elia bekannt war. 12. Die Josaphat davon überzeugt war, dass Elisa die göttliche Wahrheit verkündet, such den die drei Könige den Propheten gemeinsam auf. 13. Elisa reagiert zunächst abweisen gegenüber dem König von Israel und verwiesen in die Propheten seiner Eltern, gab aber schließlich dem Drängen der Könige nach. 14. Elisa erklärt, dass dem König von Israel keinerlei Beachtung schenken wird, wenn nicht den respektablen König Josaphat von Juda berücksichtigen must. 15. Forderte einen Harfenspielerin, und waren die Musik erklang, kam die Kraft des Herrn über ihn, so dass zu prophezeien begann. 16. Weis die Manneren, im trockenen Flustel zahlreich graben or zu heben, sich auf das Kommende Erenis vorzubereiten. 17. Obwohl weder Wind noch Regen wahrnehmbar sein werden, versprach der Herr, dass sich das Tal mit Wasser fullen wird, das hier und die Tier zu versorgen. 18. Darüber hinaus erklärt Elisa, dass dies für den Herrn nur ein Kleinigkeit sei und ihnen zusätzlich den Sieg über die Moabiter schenken wird. 19. A prophesied, dass sie die befestigten Stadtier roben, die Wirtwahlen Baum fallen, die Brunnen verstopfen und die Fruchtbaren Felder mit Steinen unbrauchbar machen werden. 20. Tatsächlich stromtem nächsten Morgen zur Zeit des Speisopfers Wasser aus der Richtung von Edom herbei und überflutet das gesamte Land. 21. Als die Moabiter von dem heranahenden Bündnis der Könige erfuhren, mobilisierten sie al wehrfahrigen Männer und besogenen der Grenzstellung. 22. Die Morgenson auf das Wasser schien, workte es für die Moabiter aus der Fern so rot wie Blut. 23. Sie schlussfolgerten falschlicherweise, dass sich die verbündeten Könige gegenseitig bekämpft hatten, und stürmten unversichtig voren, Butte zu machen. 24. Als sie jedoch das israelitische Lager erreichten, wurden sie von den Israeliten angegriffen und in die Flucht geschlagen, woraufhin die Verfolger tief in das moabitische Gebiet eindrangen. 25. Die Israeliten zerstörten die Stadti, bedeckten die Felder mit Steinen, verstopten die Quellen und fallten die Baum, bisner noch die Mauern von Kerherseth standen. 26. Als der König von Moab erkannte, das die militarisch Lage or Six Slows War, versuchte vergeblich, mit 700 Kriegen zum König von Edom durch zu brechen. 27. In seiner Verzweiflung opfert seinen Erstgeboren in Thranfolger als Brandopfer auf der Stadtmauer, was ein solche Bestürzung auslost, dass die Israeliten die Belagerung erbrechen.